Teil 3 Übung 2 Hören Sie eine Radiosendung. Liebe Radiohörer, ich begrüße Sie herzlich hier bei Radio 97.1 zu unserem heutigen Nachmittagsprogramm. Heute geht es in unserem Magazin um Graffitis. Sind Graffitis Kunst oder Umweltverschmutzung? Ich begrüße hierzu im Studio Herrn Peter Ebert. Herr Ebert arbeitet bei der Stadt und Graffitis sind sein Spezialgebiet. Herr Ebert, was sagen Sie, sind Graffitis Kunst? Das kommt darauf an. Natürlich gibt es sehr gute Graffitis, die natürlich Kunst sind. Aber es gibt auch Graffitis, die schlecht gemacht sind und vor allem, oft sind Graffitis illegal. Bei illegalen Graffitis frage ich mich, ob sie Kunst sind oder nicht. Wer macht denn die Graffitis? Das sind Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren. Wir nennen sie Sprayer. Wann machen die Jugendlichen die Graffitis? Besonders aktiv sind sie an Wochenenden. Die beliebtesten Zeiten sind zwischen 17 bis 20 und 22 bis 1 Uhr. Was möchten Sie gegen die Graffitis unternehmen? Wir müssen den Jugendlichen klarmachen, dass illegale Graffitis nicht cool sind. Sie müssen verstehen, dass sie große Schäden verursachen und die Beseitigung von Graffitis sehr viel Geld kostet. Vielen Dank, Herr Ebert. Liebe Radiohörer, wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Graffiti-Hotline. Die Nummer lautet 743525.